Uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und Liebe, Hass doch nie furchtbar, Kommandante Che Guevara. Sie fürchten dich und wir lieben dich vorn im Kampf, wo der Tod lacht, wo das Volk Schluss mit der Not macht. Nun bist du weg und doch geblieben, uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah und Liebe, Hass doch nie furchtsah, Kommandante Che Guevara. Und bist kein Bonze geworden, kein hohes Tier, das nach Geld schielt und vom Schreibtisch aus den Held spielt. In feiner Kluft mit alten Orden, uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah und Liebe, Hass noch nie furchtsah, Kommandante Che Guevara. Ja, grad die Armen der Erde, die brauchen mehr als zu fressen. Und das hast du nie vergessen, dass aus den Menschen Menschen werden. Uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah und Liebe, Hass doch nie furchtsah, Kommandante Che Guevara. Stern an der Jacke, im schwarzen Bart die Zigarre, Jesus Christus mit der Knarre, so führt dein Bild uns zur Attacke. Uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah und Liebe, Hass doch nie furchtsah. Uns bleibt, dass man bei dir immer durchsah, hast doch nie furchtsam, Kommandante Che Guevara.